So ist es gerade die Anonymität des Besitzes, die das Judentum befähigt, sich der ganzen wirtschaftlichen Welt zu bemächtigen, was durch die Beweglichmachung alles produktiven Besitzes durch die teuflische Erfindung der Aktie in verblüffender Weise erleichtert wurde. Denn durch die Aktie ist es gelungen, alle Produktion in verblüffender Schwindelhaftigkeit vom wahrhaft schaffenden Geiste unabhängig zu machen, insofern der ganze Reinertrag den völlig unbeteiligten und unverantwortlichen Aktionären zufließt. Nun aber ist nicht nur durch die Aktie der Reinertrag an der Produktion in den Besitz der beweglichen Geister übergegangen, dieser Besitz und Reinertrag selbst ist durch die Börse, die Heimstätte der Veränderlichmachung aller Werte, hinwieder beweglich geworden und die höher und niedriger Bewertung dieses Anteils am Ertrage an der Produktion ist nunmehr neuerlich allen psychagogischen Künsten der beweglichen Weltbeschwindler widerstandslos in die Hand gegeben. Denn man bedenke die ungeheure Macht und Überlegenheit eines Bankdirektors, in dessen Hand nicht nur alle Fäden der wirtschaftlichen Weltschaffrusse zusammenlaufen, sondern der auch alle Machenschaften und aus langer Hand vorbereiteten Pläne der mit jener eng verbrüderten und vielfach identischen politischen Weltschaffrusse wie in einem Brennpunkte zu sammeln weiß. Seine Ordres kann er immer so erteilen, dass seine Helfershelfer und Galopins auf der Börse stets jene Stimmungen, jene Hausen und Beißen der Papiere verkaufenden und verkaufenden Börsenwelt aufschwätzen, die im geeigneten Momente schlechte Werte in die Höhe treiben und gute Werte sinken machen, auf dass die unermesslichen Gewinste solch unaufhörlicher Schwindelmanöver alle wirklich die Taschen der großen Eingeweihten weiten und füllen. Es ist vollständig unmöglich, das Ungeheuerliche an Weltbetrug, das durch die Beweglichmachung aller Produktion, durch die Vertauschbarkeit und Beeinflussbarkeit der Papiere mit nicht enden wollenden mannigfaltigen psychagogischen Künsten, Tricks und Gaunerkniffen sich über die Welt ergossen hat, auch nur in blassester Umschreibung wiederzugeben. Unsere Aufgabe soll es nur sein, aufzuzeigen, wie es möglich war, den Deutschen in das irrsinnig rastlose Getriebe einzubeziehen, ohne an seiner Rechtschaffenheit jenen Widerstand zu finden, der die Vernichtung des ganzen ungeheuren Schwindelnetzes, der sein ganzes Leben umspannt hält, zur Folge haben müsste. Das bereits erwähnte Verhängnis begann mit der Überantwortung der Staatsfinanzen von Seiten einzelner Herrscher an solche Juden, die durch ihre Tüchtigkeit, durch Steuern und Monopole ungeahnte Summen dem Staatshaushalte zuführten. So veranlasste denn die angeborene Unfähigkeit, in allen Dingen des Geldwesens wirklich aktiv fassende Denkarbeit zu leisten, langsam und allmählich den Deutschen dazu, die staatliche Vermögensverwaltung oft und öfter kritiklos und ungeprüft dem Juden zu überantworten, so dass mit einem Male die ganze Fülle von Schlagworten, Betriebsmethoden, Fachausdrücken des Bank- und Börsenwesens als ein fertiges, ein gegebenes, ein seiendes dastand, dessen Vorhandensein zu beanstanden oder zum Bemisstrauen dem Deutschen nicht einmal im Traume einfiel, der sich nunmehr bemüßigt fühlte, in redlichem Bemühen all dieses seiner Grundstruktur Unverständliche und Unzugängliche zu erlernen und derart sich der beweglichen Vergewaltigung wehrlos preiszugeben. Wer aber jemals Gelegenheit fand, den deutschen Kaufmann im Umgang mit jüdischen Banken oder aber gar den Theoretiker im emsigen Bemühen, sich die rätselhaften Finanz-, Börsen- und Bankwissenschaften zu eigen zu machen, beobachten konnte, der weiß, wie unverständlich und unverstanden das ganze Getriebe mit seinen Fachausdrücken dem Nichtjuden zumeist verbleibt. So aber war und blieb der Kaufmann dazu verdammt, von Bank- und Börsenleuten bei allen Transaktionen, zu denen er sich verleiten ließ, unausbleiblich geprellt und betrogen zu werden, indes der arische Theoretiker mit dämlich verlegenen Lächeln durch Annahme der nicht seinem Geist entsprungenen Theorien und Methoden sich auf ein Gebiet verirren musste, auf welchem er zu gedankenlosen Nachbeten und blinder Gefolgschaft ohne Wissen um Sinn und Ziel des ganzen Getriebes sich verurteilt sah. Und so trug denn der Unselige, stolz darauf, die schwierige Wissenschaft zu verstehen und dem jüdischen Lehrmeister nachplappern zu können, selber dazu bei, sich und sein ganzes Volk in das drohende Netz zu verschlingen. Hier wird es aber auch am Platze sein zu erklären, welche Methoden es waren, durch die es den Bankjuden der ganzen Welt gelang, die rechtschaffende und in diesen Gebieten völlig ahnungslose deutsche Beamtenschaft sich willfährig zu machen, in geselligen Verkehr einzubeziehen und durch Anteil am Goldregen, der dank ihrer Machinationen auf die Teilhaber derselben herniederging, geradezu zu blinden Werkzeugen der verhängnisvollen Beeinflussung zu machen. Von Bestechung im eigentlichen Sinne des Wortes kann nicht die Rede sein. Aber der Erfolg des wohlausgedachten Verfahrens kam und kommt in seinen Wirkungen einer Bestechung völlig gleich und soll im Folgenden eindringlichen Einverständnis zugeführt werden. Nehmen wir etwa jenen Fall, wo der rechtschaffene höhere Beamte aus provinziellem Wirkungskreise plötzlich an leitende Stelle in die Hauptstadt versetzt wird. Also gleich war es nun stets die erste Maxime der Judenschaft, sich an solche hochgestellte Persönlichkeiten vorerst im geselligen Umgang heranzumachen. Ein sicherer Grundstock vornehmer Kreise, die durch Interessengemeinschaft dem Bankmagnatentum liiert sind, ist hierbei Voraussetzung jeglicher weiterer Ausdehnung jüdischer Machtsphäre. So wird denn vorerst zumeist auf dem Umgang über die Gattin des zu Gewinnenden, die mit Erstaunen und geradezu geblendet von deren Glanze den prunkvollen Gastereien, Soireen und Bällen zugezogen wird, das Bedürfnis in solch meist schlicht gewohnten einfachen Männern geweckt, hier mitzutun, auf der Höhe der gesellschaftlichen Anforderungen zu bleiben und durch keinen Fehler im Auftreten, Kleidung und Haushalt sich der neuen Situation etwa nicht gewachsen zu zeigen. So lernt denn die schlichte deutsche Ehefrau zum ersten Male Toilettenluxus und Notwendigkeit reichen abendlichen Schmuckes kennen und verspürt mit Unbehagen die Dürftigkeit und Armseligkeit dessen, was sie bisher gewohnt war und was als angemessen zu besitzen die bis dahin Zufriedene sich beschieden hatte. Während bisher das Gehalt für die Lebensführung in der Provinz vollauf gereicht hatte, merkt der Beamte mit Entsetzen, wie seine Mittel den neuen Anforderungen nicht gewachsen sind und die Schneiderinnen seiner Frau, zu der die neuen Freundinnen die sehnsüchtige Anfängerin alsbald mitschleppen, mehr verschlingen, als ihm für die kommenden Monate zur Verfügung steht.